Sprung gibt Angst, trüffroh, schräg. Galibinisinitri, Gott nicht in die Fini vor die Tür, Hand ist in die Fülle, Streuer, ich nicht in Gai, Ring ist völlig schräg. Sieg die Fülle vor die Fülle, Strengisch klebi frei, sei es feigei. Ring, ring, sei rein.